Aus Anlass des 68. Gründungstages der DVK besuchte das Korps der Wirtschafts- und Handelsräte in der DVK am 7. September das Naturmuseum und den zentralen Zoologischen Garten.